Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Willkommen bei Aus den Archiven. Mein Name ist Michael Groth. Janis Joplin, die gestern ihren 75. Geburtstag gefeiert hätte, Otis Redding, Jimi Hendrix, Jim Morrison, nur eine kleine Auswahl von Musikern, die viel zu früh verstarben. Am 11. November 1977 erinnerte Olaf Leitner im RIAS-Unterhaltungsprogramm an eine Generation von Künstlern, die den Kanon der Rockmusik prägte, aber die Folgen und den Einfluss ihrer Kunst nicht mehr erleben konnten. Ich denke, an den einen oder die andere werden auch Sie sich erinnern. Hören Sie ein Requiem in Rock. Februar 1959, Buddy Holly, 22 Jahre. Flugzeugabsturz zusammen mit Big Bopper und Richie Valens, 17 Jahre. April 1960, Eddie Cochran, 21 Jahre. Autounfall. Dezember 64, Sam Cooke, 29 Jahre, ermordet. Dezember 67, Otis Redding, 27 Jahre, Flugzeugabsturz. Juli 1969, Brian Jones, Ex-Mitglied der Rolling Stones, 27 Jahre, asthmatischer Erstickungsanfall in Verbindung mit Drogenkonsum. September 1970, Al Wilson, Mitglied der Gruppe Can't Heat, 27 Jahre, vergiftet. September 1970, Jimi Hendrix, 27 Jahre, Tablettenvergiftung. Oktober 70, Janis Joplin, 27 Jahre, Drogen. Juli 1971, Jim Morrison, Chef der Gruppe Doors, 27 Jahre, Schwächeanfall. August 71, King Curtis, 37, ermordet. Oktober 71, Gene Vincent, 36 Jahre, Alkohol und Drogen. Oktober 71, Duane Allman, 24 Jahre, Motorradunfall. Ein Jahr darauf Barry Oakley, Mitglied der Allman Brothers Band, gleichfalls mit dem Motorrad verunglückt. Mai 1972, Les Harvey, Gitarrist der Gruppe Stone the Crows, 26 Jahre. Er litt während eines Konzertes einen tödlichen Stromschlag. April 73, Ron McKernan, alias Pig Pen, Mitglied der Gruppe Grateful Dead, Leberzirrhose. September 73, Graham Parsons, Mitglied der Gruppe Flying Burrito Brothers, 27 Jahre, Drogen. September 73, Jim Croce, 30 Jahre, Flugzeugabsturz. Dezember 73, Bobby Darin, 37 Jahre, Herzleiden. März 1974, Graham Bond, 34 Jahre, Selbstmord. August 74, Bill Chase stürzt mit drei weiteren Musikern der Gruppe Chase mit dem Flugzeug ab. September 74, Robbie McIntosh, Mitglied der Gruppe Average White Band, 24 Jahre, Drogen. Oktober 74, Nick Drake, 26 Jahre, Selbstmord. Juni 1975, Tim Buckley, 28 Jahre, Drogen und Alkohol. Februar 1976, Gary Thayne, 27 Jahre, Mitglied der Gruppe Uriah Heep, elektrischer Stromschlag, Drogen. März 1976, Florence Ballard, 32 Jahre, Ex-Mitglied des Gesangstrios Supremes, Herzversagen. März 1976, Paul Kossoff, 25 Jahre, Ex-Mitglied der Gruppen Free and Backstreet Crawler, Herzversagen. April 76, Duster Bennett, 29 Jahre, Autounfall. Juni 76, Keith Ralph, 33 Jahre. Ex-Mitglied der Gruppen Yardbirds und Renaissance. Tödlicher Stromschlag. Dezember 76. Tommy Bolin, Ex-Mitglied der Gruppe Deep Purple. Alkohol, Drogen. August 77. Elvis Aaron Presley, 42 Jahre. Schwächeanfall. September 77. Mark Bolin, Chef der Gruppe T-Rex, 29 Jahre. Autounfall. Oktober 77. Ronnie Van Zandt, Steve Gaines und Cassie Gaines, Mitglieder der Gruppe Lynyrd Skynyrd, Flugzeugabsturz. Diese Angaben sind vermutlich unvollständig. Für die genannten Daten übernehmen wir, dem Reglement des Showgeschäfts folgend, keine Gewähr. Nachtrag. Januar 1978. Terry Kath, Mitglied der Gruppe Chicago, erschoss sich versehentlich. Januar 1978. Gregory Herbert, Mitglied der Gruppe Blood, Sweat and Tears, Drogen. After all the jets are in the boxes and the clowns have all gone to bed, you can hear happiness staggering on down the street. Footprints dressed in red and the wind whispers merrily. Ein Horror-Countdown. Diese verdammten Stromgeschichten. Manche Chicks finden es komisch, wenn sie auf die Bühne krabbeln, um die Kabel rauszuziehen. Wenn sie die Erdung erwischen, ist es aus mit Ginger und wir suchen uns einen neuen Sänger. A broom is drearily sweeping up the broken pieces of yesterday's life. Somewhere a queen is weeping. Somewhere a king has no wife. And the wind, it cries, bury. Hendrix, hörst du? Durch seine Platten kann ich zu Hause durchgucken. So oft habe ich die gedudelt. Wir haben ihn kaum verstanden damals. Aber mit uns ist ungeheuer viel passiert. Seine Texte waren uns rätselhaft. Aber wir haben doch gemerkt, wie sie uns voll ins Zentrum trafen. Jetzt werd nicht melancholisch, Pickup. Die Nacht ist für uns noch nicht zu Ende. Scheiß Regen. Die Puppen liegen wieder in ihrer Kiste, und die Spaßmacher haben sich schlafen gelegt. Du hörst, wie sich die Fröhlichkeit in den Gassen davontrollt. Fußspuren im rötlichen Glanz. Und der Wind flüstert, Mary. Traurig kehrt der Besen zerbrochener Erinnerungen zusammen. Irgendwo heult eine Königin. Irgendwo ist ein König einsam. Und der Wind ruft, Mary. Morgen werden die Ampeln an den Kreuzungen in den Farben der Einsamkeit leuchten. Und ihr leerer Abglanz fällt auf mein Bett. Die kleine Insel versinkt stromabwärts, wo das Leben umher erlischt. Und der Wind heult, Mary. Wird der Wind jemals sich erinnern an die Namen, die er einst verweht? Und auf seinen Krücken, uralt und weise, flüstert er, nein, damit ist es zu Ende. Und der Wind schreit, Mary. Jimmy. Viel ist nicht übrig geblieben, außer ein paar Platten und ein paar Fotos, worauf einer mit 10 Gitarre spielt. Hey Joe, wollten die Kids von ihm hören. Immer nur Hey Joe, er fand das zum Kotzen. Aber um seine Depression kümmerte sich kaum einer. Die hatten ihren bunten Schmetterling und er hatte herumzuflattern und ein bisschen Putz zu machen, seine Gitarre anzukokeln. Das war's. Die Amerikaner hatten ihn jahrelang glatt übersehen. Erst in England ist er ans Licht gekommen. Und dann auch gestorben. Und da war er auch wieder allein. Ganz allein. Nicht mal seine Freundin war bei ihm. Chess Chandler, sein Manager, fand als letzten Gruß von Jimmy einen Spruch auf seinem Anrufbeantworter. Verdammt, ich brauche Hilfe, Mann. Das war Jimmy. Aber die Hilfe kam nicht. Jimmy krepierte nicht gerade auf angenehme Weise. Ein Engel kam gestern vom Himmel zu mir. Er blieb bei mir. Lange genug, um mich zu erlösen. Und er erzählte mir von der Liebe zwischen dem Mond und der tiefen blauen See. Und er breitete die Flügel aus und sagte, morgen komme ich wieder. Ich sagte, flieg davon, du mein süßer Engel, flieg hoch in den Himmel. Morgen werde ich bei dir sein. Er hatte gesagt, wenn ich mal gehen muss, Jungs, dann begrabt mich nicht in Seattle. Es ist da zu kalt und zu muffig. In London, an der Themse wollte er liegen. Natürlich wurde Jimmy in Seattle begraben, mit seiner weißen Fender-Gitarre. Miles Davis hatte seine Trompete mitgebracht zur Beerdigung, aber er durfte sie nicht auspacken. Familie Hendrix wollte keine Musik am Grab. Nicht mal seine Alten haben ihn verstanden. Hallo, mein Freund. Wie schön, dich wiederzusehen. Ich bin so einsam, schrecklich einsam. Ich bring das alles nicht. Ich sage, komm raus aus deiner Gruft. Komm, die tanzen alle in den Straßen. Mach doch, wie du es gern hast und halt dich nicht zurück. Schau in den Tag und vergiss das, was war. Komm vorwärts, Baby, vorwärts, vorwärts. Hallo, mein Freund. Wie gut, dich wiederzusehen. Ich war so allein. Jimmy war für mich der letzte Rockstar, mit allem Glanz und mit allem Horror. Seine Gitarre hat unsere Seelenpanzer zersägt. Sie hat uns schutzlos gemacht. Verwundbar für Gefühle. Und damit sind wir wieder stark geworden. Jedenfalls für einige wichtige Augenblicke. Kaum hatten wir uns damals im Herbst 70 wegen Jimmy ausgeheult, da kam der zweite Hammer, Janice. Wie hat da mal einer geschrieben, wenn du eine Kerze an beiden Enden anzündest, dann ist sie ganz schnell runtergebrannt. Aber das Licht, das sie dabei gibt, das ist strahlend hell. Das trifft für Janice und Jimmy. Die haben nichts ausgelassen, haben ihre Körper weggeschmissen, um ein bisschen Seele zu retten. Sie waren beide voll drauf, da liefen keine halben Sachen. Das waren beide keine Plastiktypen mit nur einer Masche draufgestrickt. Die hatten die ganze Palette zu bieten. Die haben dich hoch oder runtergebracht, wenn sie oben waren oder unten. Wenn ich singe, fühle ich mich, ich fühle mich, als ob ich das erste Mal verliebt bin. Das ist eigentlich noch mehr als Sex. Es ist gigantisch, weil alles noch verstärkt wird durch das Publikum, durch die vielen Leute. Ich habe da mal eine Geschichte von so einer Opernsängerin gelesen, als die von ihrem Typen gefragt wurde, ob sie ihn nicht heiraten wolle. Da hat sie ihn nach einem ihrer großen Erfolge auf die Hinterbühne geholt und ihm das tobende Publikum gezeigt und gefragt, kannst du mir das bieten? Diese Geschichte hat mich ganz schön beeindruckt. Die Männer im Publikum hat sie so angetörnt, dass es eigentlich schon unfair war. Ein Kritiker hat geschrieben, dass die Jungs alle nach dem Konzert ganz schnell nach Hause zu ihren Freundinnen mussten. Verstehst du? Janice konnte mit ihren 3-Oktaven-Organen eigentlich alles machen. Sie brachte es völlig unmodelliert zum Klingen. Sie konnte schön ordinär damit herumpressen, damit losknarren und sie konnte ganz leise damit herumzirpen. Sogar im Pianissimo trällerte sie los. Immer war da die ganze Spannweite. Vom Straßenmädchen bis zur heiligen Johanna. Und die ganzen Zwischenstufen hatte sie so drauf wie keine andere. Ich bin voll mit Gefühlen und muss mir Luft machen. Wenn ich auf der Bühne stehe und die Sache läuft gut und du ziehst sie mit, dann fühlst du eine Einheit. Ich bin ganz in mir selbst drin. Dann die Leute. Ich fühle sie auch ganz in mir und alles kommt zusammen. Klar, ich treib's ein bisschen dick, sagt der Doktor. Meine Leber sei geschwollen und so. Der macht auf melodramatisch, warum dann ein so junges, talentiertes Mädchen so mit sich Schindluder treiben muss und so ein Blabla. Ich gehe nicht mehr hin zu ihm, Mann. Ich will lieber nur 10 super, hyper dufte Jahre erleben, als mit 70 noch in irgendeinen verdammten Sessel zu hocken und das Fernsehprogramm anzustarren, oder? Janice hatte wie Jimmy den gleichen letzten Willen, wie man das ja wohl so nennt. Janice hinterließ 2.500 Dollar und schrieb in ihrem Testament, von dem Geld sollen sich meine Freunde volllaufen lassen. Und das taten sie dann auch. Allerdings wohl etwas früher, als Janice sich hätte träumen lassen. Und dabei war das mehr ein Unglücksfall. Sie war bester Laune gewesen. Aber der Schuss, den sie sich setzte, ging wohl ein bisschen zu tief. Janice hatte ihrem Vorbild Bessie Smith einen Grabstein gekauft. Vorher hatte niemand dran gedacht. Bessies Unberechenbarkeit, ihr hektisches Leben abseits jeder bürgerlichen Anstandsregeln, hatte Janice enorm imponiert. Bis 1960 hatte Bessie Smith gesagt, werde ich noch singen. Dann werde ich aufs Land ziehen. Aber 1960 war Bessie bereits 23 Jahre tot. Verkehrsunfall. Berufsrisiko von Handlungsreisenden in Sachen Vergnügen. Nicht die Drogen machen uns fertig, sondern die Straße, auf der wir dahertingeln. Verkehrsunfälle sind eine klare Sache, da gibt's keine Rückfragen. Aber wie war das damals, als Brian Jones starb? Im Swimmingpool ersoffen? Asthma hatte er, das wussten alle. Und dass er was mit Drogen zu tun hatte, war auch kein Geheimnis. Was war nun wirklich der Grund, dass er sich verabschiedete? Asthma oder Pillen oder hat er sich selbst in Schubs gegeben? Schließlich hatte er Probleme, bei den Stones war er raus. Es stank ihm, dass die keinen richtigen Blues mehr spielen wollten, sondern sich langsam zu einem Unterhaltungsorchester hochschaukelten. Das war das eine. Das andere war, dass ihm Mick Jagger den Rang als Gruppenchef abgelaufen hatte. Ursprünglich nämlich war Brian Stones Boss gewesen. Egal. Aber Brian hat die Stones geprägt. Manche meinten, er sehe aus wie ein Filmstar. Ein blonder Jüngling aus der mittleren Mittelklasse mit einem engen Vokabular, aber einem breiten Grinsen. Mit Führungsqualitäten, um uns aus dem Schlamassel des Elternhauses herauszuleiten. Nun ja, mir war das Grinsen eine Spur zu breit. Dieser Führer hatte Selbstführung nötig. Zu Brians Beerdigung ließ Mick ein paar Schmetterlinge im Hyde Park flattern und las ein Gedicht von Shelley. Das war lange vor Altermond, wo Woodstock endgültig beerdigt wurde und die Hells Angels sozusagen als Ergänzung des Stage Act vor der Bühne einen Farbigen erstachen. Brian starb im Swimmingpool. Drogen, Atemnot, Selbstmord, solche Aussagen sind guter Dünger für Legenden. Oder sind es selbst? Nicky. Habe damals das Bild von Nick Drake in der Zeitung gesehen. Es wirkt ein bisschen dick aufgetragen. Er saß, die Hände im Schoß gefaltet, allein auf einer Parkbank. In einem kahlen Park, das Laub hatte den Rasen überall zugedeckt. Er träumte vor sich hin. Ein Anblick absoluter Isolation. Aber das Foto hat mich so beeindruckt, weil Nick da schon tot war. Er hatte sich, wie der Arzt meinte, mit einer Überdosis Typtasol den Abschied gegeben. Das ist ein Mittel gegen Depression. Wie soll er gesagt haben, wenn du sehr großes Glück hast und deine Sachen Erfolg bringen, dann solltest du dich darüber freuen. Denn du hast diesen Planeten hier nur für kurze Zeit gemietet. So sollten also alle die Zeit nutzen, um ihre Sachen klarzukriegen. Aber da merkte ich, dass ich in der Zeitung plötzlich abgerutscht war und dieser Spruch von jemand anderem stammte. Aber es hätte von Nick sein können. Von uns allen. Frei fällst du und schnell. So ist dein Freund. Frei fällst du und schnell. Es könnte zu Ende sein. Schnell fällst du und beugst dich herab, um die Blumen zu berühren, die sich niedersenken. Dann bist du bereit zu ernten. Laschtau! Laschtau! Laschtau! Laschtau! Grotesk. Der hohe Priester exotischer Mystik wirft sich vor die Londoner Untergrundbahn. Atman und andere Götter der Dämmerung haben Grimbond nicht retten können. Die Beschwörung des heiligen Pentagramms, die Tarotkarten und die hermetische Ordnung des goldenen Zwielichts haben seine Lehre nicht verdecken können. Das metaphysische Gipfeltreffen, das er auf seinen Platten veranstaltete, blieb eine Ein-Mann-Show. Er kam mit sich und seinen Leuten nicht mehr klar. Man lachte nur noch über ihn. Und als er starb, wurde er nicht vermisst. 3 Tage haben sie gebraucht, um seine Leiche zu identifizieren, anhand der Fingerprints. Aber am Anfang, in den Londoner Clubs, als Mick Jagger noch rote Ohren kriegte, wenn er mal bei Alexis Corner mitsingen durfte, da war Bond ein wilder Rock'n'Roller, ohne mit dem Jenseits zu flirten. 34 ist er geworden. Manche sagen, damit sei ein Rockstar um 4 Jahre überfällig. Der totale Überkick von heute ist die totale Langeweile von morgen. Aber nun lebe mal damit, wenn sie dir 30 Kerzen auf den Kuchen stecken. With your beautiful hair and your 16 years, you kissed me as I lay still. If I can see you never, then I'll sleep forever. Ich bin Kitty. Tim Buckley habe ich nie kennengelernt. Ich weiß nicht, für welches Mädchen er diesen Song geschrieben hat. Es ist mir auch egal. Ich mag Musiker sehr. Ich habe einen Beruf. Arbeite täglich meine 8 Stunden im Büro. Manchmal auch länger, wenn Druck ist. Wenn irgendeine Gruppe in der Stadt ist, gehe ich hin. Ich kenne ein paar Stagehand-Leute. Die lassen mich hinter die Bühne oder auch mal zum Soundcheck rein. Ich sehe dann zu und quatsche ein bisschen mit den Leuten. Nach dem Gig ziehen wir meist noch in irgendeinen Schuppen oder auf ein Fest. Die Musiker sind meist sehr K.O. nach dem Konzert und sind froh, wenn sie ein bisschen abschlafen können. Ins Hotel gehe ich nie mit, da stehe ich nicht drauf. Aber wenn einer ein netter Typ ist, kann er mit mir mitkommen, klar. Wir hören uns dann noch ein paar Platten an und reden weiter. Manche sind ganz schön kaputt und freuen sich, wenn ihnen mal jemand zuhört. Neulich war einer bei mir, der hat die ganze Nacht nur geheult. Ob mir die Leute manchmal schreiben? Nein, nie. Die merken sich meine Adresse ja nicht. Und wozu auch? Ich habe eine kleine Wohnung, die ist immer aufgeräumt. Unordnung kann ich nicht ausstehen. Mein Beruf macht mir schon Spaß. Nur manchmal nerven die Kollegen mich und ich könnte ausflippen. Dann ziehe ich einfach abends los, dann geht's wieder. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes. Watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. Do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Yes. Sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. This 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, sitting on the dock of a bay, wasting time. Nein, danke, aber bringen Sie uns bitte noch zwei Scotch. Dankeschön, ja. In Analysen über die Rockszene habe ich gelesen, die Nachkriegsgeneration lebe angesichts der Bombe in einer absurden Situation der Hoffnungslosigkeit. Sie kennt nicht, schreibt William J. Schaefer, das Gefühl von Unendlichkeit oder Unsterblichkeit. Die Rockgeneration hat ihre eigenen apokalyptischen Visionen entwickelt, die sich in mehr privaten Albträumen ausdrückt. Was sagst du dazu? Tja, klingt ja sehr klug, was du da sagst. Eine gute Vision war Woodstock. Aber da kam mit alter Mund dann der Horrortrip und einige sagen, Woodstock war auch nur ein Big Business. Aber das Feeling war enorm stark. Was soll ich sagen? Viel an morgen denke ich nicht. Du kommst kaum dazu. Besonders jetzt, wenn ich auf Tournee bin. Abends nach dem Konzert schüttest du dich voll oder ziehst noch einen durch, wenn du es nicht schon vorher gemacht hast. Was hältst du von Yoga? Feine Sache. Wenn du die Zeit dafür hast. Ich meine, einen weißen Kittel anziehen, vor dem Spielen Love and Peace rufen und die Hände aneinander legen vor dem Publikum. So wie Santana es macht. Das kann jeder und das verkauft sich gut. Aber sonst, irgendwie hängen wir alle rum zwischen dem großen Frust und einer Idee, dass sich etwas ändern könnte. Aber im Augenblick ist Gewalt wieder in. Der wird dann wieder bei denen, die da nicht draufstehen, die große Paranoia ausbrechen. Aber sich in Verfolgungswahn zu retten, bedeutet nicht, nicht verfolgt zu werden. Stammt nicht von mir, aber hat was. Hm? Bist du ein politischer Mensch? Ich bin erstmal Musiker. Außerdem habe ich mir angewöhnt, auf diese Reporterfrage zu antworten. Ich bin absolut unpolitisch. Soll ich das glauben? Glaub, was du willst. Aber mir scheint es, dass immer nur die von der politischen Kraft der Rockmusik gefaselt haben, die von der realen Politik ablenken wollen. Was heißt reale Politik? Na, die sie selbst machen. Der Whisky, bitte. Thanks. Was fürchtest du am meisten? Ringe von den Beatles, haben sie das mal gefragt. Was fürchtest du am meisten? Die Atombombe oder Schuppen? Da hat er gesagt, die Atombombe, den Schuppen habe ich schon. Ja, komisch, nicht? Was ich am meisten fürchte... Das Alter? Noch nicht. Stagnation? Vielleicht. Du musst natürlich stets was Neues bringen, aber du darfst dir auch selbst nicht weglaufen. Dir oder deinem Image. Ich hoffe, dass ich von meinem Image in Wirklichkeit noch nicht so weit weg bin wie andere. Du steckst voll drin im Business, versuchst aber dir vorzugaukeln, dass du dich letztlich doch aushalten kannst. Kannst du eigentlich noch ganz normal in die Kneipe gehen und ein Bier trinken? Ich bilde es mir jedenfalls ein. Aber wenn dich dann keiner erkennen würde, wärst du vielleicht sauer? Du stellst aber auch Fragen. Du steckst auch selbst drin in dem System. Du musst einen guten Artikel schreiben über mich, der den Leuten da bei deiner Zeitung gefällt, sonst bist du weg vom Fenster. Klar, ich habe auch meine Paranoia. Ist vielleicht so eine Art Droge. Sag mal, bist du ein Pessimist? Mag sein. Ich glaube, die Optimisten oder die, die darüber überhaupt nicht nachdenken, gehen zu ABBA oder Smokey, aber nicht in unsere Konzerte. Ich glaube... Da ist nicht viel Grund zur großen Hoffnung, aber aufgeben will man ja auch nicht. Da wühlt noch einiges in mir. Irgendwo. Ich bin nicht gerade ein Held und ich schütze mich dadurch, dass ich versuche, alles als großen Spaß anzusehen. Als bösen Spaß, verstehst du? Und einen winzigen Lichtblick gibt es ja doch, indem du dich damit beschäftigst, darüber Songs machst oder einfach darüber nachdenkst und so dagegen ankämpfst. Aber... Ich glaube doch, dass eigentlich alles ziemlich im Eimer ist. So what? It's only rock'n'roll. Ich war damals ziemlich durcheinander, als Morrison starb. In Paris, im Badezimmer ist er gestorben. Warum zum Teufel hat er auf seiner letzten Langspielplatte von einem Badezimmer in einem Hyazinthenhaus singen müssen? Hat er was geahnt? In welchem Song kommt schon das Wort Badezimmer vor? Wie kam er auf das Badezimmer? Da muss man doch auf krause Gedanken kommen, oder? Naja, immerhin ist er auf dem Friedhof Père Lachaise beigesetzt worden, in Poeteneck, in der Nähe von Balzac und anderen Dichtern. Morrison wollte immer ein großer Lyriker sein. Dass er nur ein Rockstar war, hat ihn ziemlich fertig gemacht. Aber zugrunde gegangen ist er an seiner Zeit. Einer Zeit, in der klar wurde, dass Rockmusik die Welt nicht ändern würde. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man. Was tun die da im Haus der Hyazinthen? Was tun die da im Haus der Hyazinthen, damit die Löwen heute ihren Spaß haben? Ich brauche einen neuen Freund, der mich nicht nervt. Ich brauche einen neuen Freund, der keinen Ärger macht. Ich brauche jemand, der nichts von mir will. Ich sehe das Badezimmer leer stehen. Ich glaube, es ist jemand da. Ich bin sicher, es folgt mir jemand, sicher. Warum hast du den Herzbuben weggeworfen? Warum hast du den Herzbuben weggeworfen? Es war die einzige Karte im Spiel, die ich noch auf der Hand hatte. Ich will's nochmal sagen. Ich brauche einen neuen Freund am Ende. Why did you throw the jack of hearts away? Why did you throw the jack of hearts away? It was the only card in the deck that I had left to play. Die letzte Platte von Jim Morrison und den Doors war eine seltsame, verwirrende Sache. Zuerst wirkte sie wie eine klassische Doors-LP, aber dann merkte man, es fehlte ihr an Energie und sie hatte eine große Traurigkeit. Das waren die Doors in der Defensive. Nixon war nun an der Macht, nicht die Woodstock-Generation. Die Platte hörte sich an, als sei sie für eine verlorene Generation gemacht. Für die Outlaws, die sich in den Hügeln versteckten, und für die freundlichen Ladies, die sich in Charlies Koks-Clique wiederfanden. Die Guten, die Weisen und die, die uns Kraft gegeben hatten, sind zu Bettlern und Junkies heruntergekommen. Morrisons Stimme klang nicht mehr verzweifelt, sie klang resigniert. Einige sagen, er sei an Rauschgift gestorben. Andere meinen, er lebe noch und habe sich nur vor der Steuerfahndung versteckt. Das ist perverser als alles, was Jim je auf der Bühne angestellt hatte. Motten und Atheisten sind beide göttlich. Und sterben. Wir leben. Wir sterben und der Tod bringt kein Ende. Ziehen wir weiter durch Träume vom Bösen. Das einzige Heroische, was du in der heutigen Zeit noch aus dem Hut ziehen kannst, das ist, einfach mit dem Leben weitermachen. Und daraus noch ein bisschen Spaß zu filtern. Ein bisschen Freude einfach deswegen, weil du noch am Leben bist, trotz der vielen Versuche, dich umzubringen. Leonard Skinner mussten abstürzen, weil die Maschine nicht genug Sprit hatte. Da nutzte die modernste Technik nichts. Ein Tag nach dem Unglücksfall war ihre letzte LP eine goldene Schallplatte. Was willst du denn damit sagen? Dass der Tod die beste Promotion ist. Niemand hätte sich je für Jim Croce interessiert, wenn der nicht auch abgestürzt wäre. Und als die Beatles ihr Album Abbey Road verkaufen wollten, kamen sie auf die glorreiche Idee, Paul McCartney sterben zu lassen. Dieser Paul ist nicht mehr der Richtige, sondern ein Double. Der andere ist bereits vor Jahren mit dem Auto gegen den Baum gefahren. Die Werbetrommler haben die ersten Begründungen für diese Werbelüge gefunden. Alles mystisch verklärt. Ja, da lässt sich immer viel machen. Leonard Skinners letzte LP hieß ironischerweise Street Survivors, die Überlebenden der Straße. Auf dem Albumcover ging gerade alles in Flammen auf. Wie symbolisch. Der letzte Gig, den sie hatten, war in Greenville, South Carolina. Nun ratet mal, wo da? In einer Erinnerungshalle. Das hätten die Werbechefs nicht besser erfinden können. Na, daran ziehst du dich nur wieder hoch. Was willst du denn? Der Tod ist nach dem Sex das attraktivste Thema im Schaugeschäft. Überleg doch mal. Im 18. Jahrhundert waren öffentliche Hinrichtungen eine besonders pikante Form des Entertainments. Du hast vielleicht Vergleiche drauf. Gut, wenn du das nicht willst, guck dir doch mal die großen klassischen Opern an. Da wird kräftig gemeuchelt und gestorben. Aber es ist doch ein Unterschied, ob eine Primadonna mit einem Gummimesser auf der Bühne erstochen wird oder ob Mark Bolin tatsächlich gegen einen Baum fährt. Menschlich gesehen schon. Aber der Show-Effekt, der Nervenkitz ist der gleiche. Dein Gehirn ist von Bilanzen vernebelt. Deine Predigten kotzen mich an. Alice Cooper hat sich auf der Bühne immer aufgehängt. Was meinst du, wie das die Teenies von ihren Pubertätsproblemen abgelenkt hat? Die Heavy Metal Kids haben sogar auf einer Plattenhülle eine Zeitung mit der Überschrift Rockstar starb durch Autounfall durch den Kakao gezogen. Die sehen das alles nicht so verbissen. Vielleicht vertuschen sie damit nur die Panik, die ihnen im Nacken sitzt. Für Tiefenpsychologie bin ich nicht zuständig. Doch, wenn sich dadurch was verkaufen lässt. There was a man. A lonely man. Klar, sie haben alle gelacht, wenn Elvis fett und kurzatmig über die Bühne rauschte mit seinem Glitzertrikot. Wer in diesem Job über 30 ist, den kannst du vergessen. Und ab 40, mein Gott, das kam mir noch nie vor. Dir ist alles verboten. Nicht mal alt, nicht mal hässlich darfst du werden. Weil du deine Fans daran erinnerst, dass auch sie alt und fett werden. Auch von dir wollen sie, dass du ihnen das ausredest. So machen die Leute Monstren aus ihren Helden. Und darum legen sie lieber die alten Platten auf, winden sich bei Hound Dog oder Jailhouse Rock nochmal kurz in ihrem Sessel herum, aber so, dass die Krawatte nicht verrutscht. Er hätte aufhören sollen, ehe es zu spät wurde? Wie denn? Du trägst einen 20 Jahre lang auf Händen und plötzlich soll er laufen? Ist doch klar, dass denen die Beine wegrutschen. Die ganze Welt hat um ihn getrauert. Aber sie haben nicht um ihn, sie haben um den jungen, wilden, heißen Elvis geweint. Um den mit der aggressiven Unterlippe und der Entenfrisur. Um den, der ohne ihn schon längst tot war. Ihre Trauer ist Lüge. Den alten Elvis haben sie allein gelassen, in seinem Luxusgefängnis, bei seinen Leibwächtern, seinen goldenen Cadillacs und seine Pillenschachteln. Angst vor ein bisschen Sonnenschein hatte er zuletzt. Vor Sonnenlicht, das nicht aus einem 2kW-Scheinwerfer kommt. Elvis hat die Regel vergessen, dass nur der ewige Jugend besitzt, der sich spätestens mit 30 verabschiedet. Nick Cohn, der Popschreiber, meinte, es sei nur vernünftig, wenn die Stones vor ihrem 30. Geburtstag mit dem Flugzeug abstürzen würden. Sie haben ihm den Gefallen nicht getan. Cohn selbst ist inzwischen 30. Aber er ist kein Rockstar. Wie gut für ihn. So kann er weiter dafür schreiben, dass andere jung bleiben. He's playing solitaire. Macht mich fröhlich, wenn die Leute Kanonenschläge auf die Bühne werfen und mit Bierbüchsen auf die Mikrofone zielen. Es war wieder ein schöner Abend. Andy war so stoned, dass er kaum seine Klampfe halten konnte. Ginger hat hinterher auf ihn eingeprügelt, aber das hat er gar nicht mitgekriegt. Auch die Rotcrew hat ein bisschen Putz gemacht und die Garderoben demoliert. Ich glaube, wir müssen ein paar von den Leuten feuern. Das sind doch arme Schweine. Sie machen die Dreckarbeit vor dem Konzert und alles, was schief geht, haben sie auszubaden. Egal, ob sie Schuld haben oder nicht. Und immer als Wachhund auf der Bühne stehen, weil die Fans Sturmangriffe proben, ist auch kein reines Zuckerschlecken. Die Leute tragen immer mehr ihren Frust in die Konzerte. Manche sagen, tut uns leid, aber Frieden und Brüderlichkeit passen nicht mit dem Rock'n'Roll zusammen. Und Ginger erscheint ihnen wohl zu sehr als Friedensengel. Als Pete Townsend damals bei den Who seine Gitarre demolierte, hatte das eine Entlastungsfunktion. Heute wäre das die Einladung zum Tanz. Drück mal einen Sender. Mal hören, ob wir schon wieder Nummer 1 sind. Am I always... Der Tod der Rockstars. Zwischen Trauer und Geschäft kann nicht mehr unterschieden werden. Was den einen Schicksal wird, ist den anderen Anlass zur morbiden Show. Die Leichenflatterei beginnt bei den Lebenden. Todessehnsucht nimmt sogar den Tod in Kauf. Aber eine Beerdigung ist ein kurzes Ritual und schnell überstanden. Leben bewusst und intensiv, dafür setzt man sein Leben aufs Spiel. Lebendigkeit drückt sich aus durch den Horrorflirt mit dem Tod. Gefühle scheinen nur noch möglich auf dem schmalen Grat zwischen Tag und Nacht. Die Doors fanden Türen zwischen dem Dunkel und dem Hell. Barocke Todessehnsucht im Zeitalter der Elektrogitarren und des Synthesizers, der Fernsehshows und des Multiplayback? Was muss da alles schiefgelaufen sein? Wird der Verlust von Religion durch Rockstars kompensiert? John Lennon sei bekannter als Jesus, wie er meinte. Und kaum einer protestierte? Hendrix, Janis, Tommy Bolan, Morrison, Otis Redding, alle waren unter 30. Sollte es Zufall sein, dass man Jesus mit 30 gekreuzigt hat? Meine Damen und Herren, wir brachten Ihnen die Sendung Requiem in Rock. Eine Collage von... Das ist die einzige Methode, um als Rockstar älter als 30 zu werden. Tu es einfach so, als wärst du schon 90. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Geburtstag. Ab heute bist du erwachsen. Fuck off. Die Superstar-Ära ist eh vorbei. Diese Tour jetzt. Tja, der unerfüllbare Traum des Popmusikers, der mit dem Zentrum des Geldwesens verwurzelt ist. Der davon abhängt, weil er seine Verstärkeranlagen kaufen muss. Weil er Transportkosten bewältigen muss. Weil er Studios buchen muss. Weil er für das Marketing seiner Produkte zahlen muss. Der Traum ist, dass er eines Tages ein anderes System schaffen wird, das unabhängig von Finanzgesetzen ist. Und wenn er das System hat, braucht er einen Finanzier, der dieses System realisiert. Und je erfolgreicher er sein wird, desto mehr geht seine Idee kaputt. Karl Dallas. Fertig mit der Nachhilfestunde. Auch Hendrix ist daran kaputt gegangen. Und du kannst das nicht ausklammern, nur weil du Steuerschulden machst. Vielleicht solltest du nach Las Vegas auswandern, ehe dich die Konterrevolution von der Bühne holt. Das nun wollen wir mal alle hübsch zusammenrücken. Der Grateful Dead hat jetzt mit den Punkrockern eine neue Variante bekommen. Nun wollen wir mal hübsch zusammenrücken, um uns auf originelle Art den Schädel einzuschlagen. Wenn du dir dabei ein paar Löcher ins Hemd brennst, hast du auch die richtige Garderobe dafür. So kommst du heute zu deinem Häuschen im Grünen und zu deinem Rolls-Royce. Du hast ein Ding zu laufen. Na ja, klar. Sicher. Sicher. Mit ein paar Valium im Blut regt dann das nicht so auf. Da merkst du auch nicht, dass du ja eigentlich nur ein Akkordarbeiter bist, dich der Erfolgszwang fertig macht und ein Vorarbeiter und Zeitnehmer im Büro der Plattenfirma sitzt. Mit einem vergilbten Woodstock-Poster im Rücken. Rockmusik ist ein Strudel, der seine willigen Opfer verschlingt, indem er ihnen Selbstverwirklichung verspricht. Bei der aufregenden Reise nach unten. Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Requiem in Rock. Ein Feature von Olaf Leitner. Erstsendung im RIAS am 16.11.1977.